Also, Herr von Stechlin, fuhr Armgard fort, Sie haben nach diesen Erklärungen unseres Freundes Wirschowitz einen freundlichen Zuhörer mehr, vielleicht sogar einen begeisterten. Auch für Papa möchte ich mich verbürgen. Wir sind ja eigentlich selber märkisch oder doch beinahe und wissen trotzdem so wenig davon, weil wir immer draußen waren. Ich kenne wohl Saatwinkel und den Grunewald, aber das eigentliche brandenburgische Land, das ist doch noch etwas anderes. Es soll alles so romantisch sein und so melancholisch, Sand und Sumpf und im Wasser ein paar Binsen oder eine Birke dran, das Laub zittert. Ist Ihre Ruppiner-Gegend auch so? Nein, Comtesse, wir haben viel Wald und See, die sogenannte Mecklenburgische Seenplatte. Nun, das ist auch gut. Mecklenburg, wie mir die Berchtesgadens erst neulich versichert haben, hat auch seine Romantik. Sehr wahr. Habe gelesen Stromtid und habe gelesen Franzosentid. Und dann glaube ich auch zu wissen, fuhr Armgard fort, dass Sie Rheinsberg ganz in der Nähe haben. Ist es richtig? Und kennen Sie's? Es soll so viel Interessantes bieten. Ich erinnere mich seiner noch aus meinen Kindertagen her, trotzdem wir damals in London lebten, oder vielleicht auch gerade deshalb. Denn es war die Zeit, wo das Carlylesche Buch über Friedrich den Großen immer noch in Mode war und wo es zum guten Ton gehörte, sich nicht bloß um die Terrasse von Sanssouci zu kümmern, sondern auch um Rheinsberg und den Orden de la Générosité. Lebt das alles noch da? Spricht das Volk noch davon? Nein, Comtesse. Das ist alles fort. Und überhaupt von dem großen König spricht im Rheinsbergischen niemand mehr, was auch kaum anders sein kann. Der große König war als Kronprinz nur kurze Zeit da, sein Bruder Heinrich aber 50 Jahre. Und so hat die Prinz-Heinrich-Zeit beklagenswerterweise die Kronprinzenzeit ganz erdrückt, aber beklagenswert doch nicht in allem, denn Prinz Heinrich war auch bedeutend und vor allem sehr kritisch. Was doch immer ein Vorzug ist. Sehr wahr, unterbrach hier Wrschowitz. Er war sehr kritisch, wiederholte Woldemar. Namentlich auch gegen seinen Bruder, den König. Und die Malkontenten, deren es auch damals schon die Hülle und Fülle gab, waren beständig um ihn herum. Und dabei kommt immer was heraus. Sehr wahr. Denn zufriedene Hofleute sind allemal öd und langweilig. Aber die Frondeurs, wenn die den Mund auftun, da kann man was hören. Da tut sich einem was auf. Gewiss, sagte Armgard. Aber trotzdem, Herr von Stechlin, ich kann das Frondieren nicht leiden. Frondeur ist doch immer nur der gewohnheitsmäßig Unzufriedene. Und wer immer unzufrieden ist, der taugt nichts. Immer Unzufriedene sind dünkelhaft und oft boshaft dazu. Und während sie sich über andere lustig machen, lassen Sie selber viel zu wünschen übrig. Sehr wahr, gnädigste Comtesse, verbeugte sich Wrschowitz. Aber wollen verzeihen, Comtesse, wenn ich trotzdem bin für Frondeur. Frondeur ist Kritik, und wenn Gottes sein will, muss sein Kritik. Deutsche Kunst, viel Kritik. Erst muss sein Kunst, gewiss, aber gleich danach muss sein Kritik. Kritik ist wie große Revolution, Kopf ab aus Prinzip. Kunst muss haben ein Prinzip, und wo Prinzip ist, ist Kopf ab. Alles schwieg, so dass dem Grafen nichts übrig blieb, als etwas verspätet seine halbe Zustimmung auszudrücken. Armgard ihrerseits beeilte sich, auf Rheinsberg zurückzukommen, das ihr trotz des fatalen Zwischenfalls mit Kopf ab im Vergleich zu vielleicht wiederkehrenden Musikgesprächen immer noch wenigstens als ein Nothafen erschien. »Ich glaube«, sagte sie, »neben manchem anderen auch mal von der Frauenfeindschaft des Prinzen gehört zu haben. Er soll, irre ich mich, so werden Sie mich korrigieren, ein sogenannter Misogyne gewesen sein. Etwas durchaus Krankhaftes in meinen Augen. Oder doch mindestens etwas sehr Sonderbares.« »Sehr sonderbar«, sagte Wrschowitz, während sich unter huldigendem Hinblick auf Armgard sein Gesicht wie verklärte. »Wie gut, lieber Wrschowitz«, fuhr Armgard fort, »dass Sie, mein Wort bestätigend, für uns arme Frauen und Mädchen eintreten. Es gibt immer noch Ritter, und wir sind ihrer so sehr benötigt. Denn wie mir Melusine erzählt hat, sind die Weiberfeinde sogar stolz darauf, Weiberfeinde zu sein, und behandeln ihr Denken und Tun als eine höhere Lebensform. Kennen Sie solche Leute, Herr von Stechlin? Und wenn Sie solche Leute kennen, wie denken Sie darüber?« »Ich betrachte Sie zunächst als Unglückliche. Das ist recht. Und zum Zweiten als Kranke. Der Prinz, wie Comtesse schon ganz richtig ausgesprochen haben, war auch ein solcher Kranker. Und wie äußerte sich das? Oder ist es überhaupt nicht möglich, über das Thema zu sprechen? Nicht so ganz leicht, Comtesse. Doch in Gegenwart des Herrn Grafen und nicht zu vergessen auch in Gegenwart von Dr. Wrschowitz, der so schön und ritterlich gegen die Misogynität Partei genommen, unter solchem Beistande will ich es doch wagen. Nun, das freut mich, denn ich brenne vor Neugier. Und will auch nicht länger ängstlich um die Sache herumgehen. Unser Rheinsberger Prinz war ein richtiger Prinz aus dem vorigen Jahrhundert. Die jetzigen sind Menschen, die damaligen waren nur Prinzen. Eine der Passionen unseres Rheinsberger Prinzen, wenn man will, in einer Art Gegensatz von dem, was schon gesagt wurde, war eine geheimnisvolle Vorliebe für jungfräuliche Tote, besonders Bräute. Wenn eine Braut im Rheinsbergischen, am liebsten auf dem Lande, gestorben war, so lud er sich zu dem Begräbnis zu Gast. Und ehe der Geistliche noch da sein konnte, den vermied er, erschien er und stellte sich an das Fußende des Sarges und starrte die Tote an. Aber sie musste geschminkt sein und aussehen wie das Leben. »Aber das ist ja schrecklich«, brach es beinahe leidenschaftlich aus Armgard hervor. »Ich mag diesen Prinzen nicht und seine ganze Fronde nicht, denn die müssen ebenso gewesen sein. Das ist ja Blasphemie, das ist ja Gräberschändung. Ich muss das Wort aussprechen, weil ich so empört bin und nicht anders kann.« Der alte Graf sah die Tochter an und ein Freudenstrahl umleuchtete sein gutes altes Gesicht. Auch Wrschowitz empfand sowas von unbedingter Huldigung, bezwang sich aber und sah statt auf Armgard auf das Bild der Gräfin Mutter, das von der Wand niederblickte. Nur Woldemar blieb ruhig und sagte, Comtesse, Sie gehen vielleicht zu weit. Wissen Sie, was in der Seele des Prinzen vorgegangen ist? Es kann etwas Infernales gewesen sein, aber auch etwas ganz anderes. Wir wissen es nicht. Und weil er nebenher unbedingt große Züge hatte, so bin ich dafür, ihm das in Rechnung zu stellen. »Bravo, Stechlin«, sagte der alte Graf. »Ich war erst Armgards Meinung, aber Sie haben recht. Wir wissen es nicht. Und so viel weiß ich noch von der Juristerei her, in der ich wohl oder übel eine Gastrolle gab, dass man in zweifelhaften Fällen in favorem entscheiden muss. Übrigens geht eben die Klingel. An bester Stelle wird ein Gespräch immer unterbrochen. Es wird Melusine sein. Und so sehr ich gewünscht hätte, sie wäre von Anfang an mit dabei gewesen, wenn sie jetzt so mit einem Male dazwischen fährt, ist selbst Melusine eine Störung.« Es war wirklich Melusine. Sie trat, ohne draußen abgelegt zu haben, ins Zimmer, warf das schottische Cape, das sie trug, in eine Sofaecke und schritt, während sie noch den Hut aus dem Haare nestelte, bis an den Tisch, um hier zunächst den Vater, dann aber die beiden anderen Herren zu begrüßen. »Ich sehe euch so verlegen, woraus ich schließe, dass eben etwas Gefährliches gesagt worden ist. Also etwas über mich?« »Aber Melusine, wie eitel!« »Nun, dann also nicht über mich. Aber über wen? Das wenigstens will ich wissen. Von wem war die Rede?« »Vom Prinzen Heinrich. Aber von dem ganz Alten, der schon fast 100 Jahre tot ist. Da konntet ihr auch was Besseres tun. Wenn du wüsstest, was uns Stechlin von ihm erzählt hat, und dass er, nicht Stechlin, aber der Prinz, ein Misogyne war, so würdest du vielleicht anders sprechen.« »Misogyne? Das ändert freilich die Sache. Ja, liebe Stechlin, da kann ich Ihnen nicht helfen. Davon muss ich auch noch hören. Und wenn Sie mir es abschlagen, so wenigstens was Gleichwertiges.« »Gräfin Melusine, was Gleichwertiges gibt es nicht. Das ist gut, sehr gut, weil es so wahr ist. Aber dann bitte ich um etwas zweiten Ranges. Ich sehe, dass Sie von Ihrem Ausfluge erzählt haben, von Ihrem Papa, von Schloss Stechlin selbst oder von Ihrem Dorf und Ihrer Gegend. Und davon möchte ich auch hören, wenn es auch freilich nicht an das andere heranreicht. Ach, Gräfin, Sie wissen nicht, wie bescheiden es mit unserem Stechliner Erdenwinkel bestellt ist. Wir haben da von einem Pastor abgesehen, der beinahe Sozialdemokrat ist, und des Weiteren von einem Oberförster abgesehen, der eine Prinzessin, eine Ippe Büchsenstein, geheiratet hat. Aber das ist ja alles großartig. Wir haben da von diesen zwei Sehenswürdigkeiten abgesehen eigentlich nur noch den Stechlin. Der ginge vielleicht, über den ließe sich vielleicht etwas sagen. Den Stechlin, was ist das? Ich bin so glücklich zu wissen, und sie machte verbindlich eine Handbewegung auf Woldemar zu, ich bin so glücklich zu wissen, dass es Stechline gibt. Aber der Stechlin? Was ist der Stechlin? Das ist ein See. Ein See. Das besagt nicht viel. Seen, wenn es nicht gerade der Vierwaldstätter ist, werden immer erst interessant durch ihre Fische, durch Sterlet oder Felchen. Ich will nicht weiter aufzählen, aber was hat der Stechlin? Ich vermute Steckerlinge. Nein, Gräfin, die hat er nun gerade nicht. Er hat genau das, was Sie geneigt sind, am wenigsten zu vermuten. Er hat Weltbeziehungen, vornehme, geheimnisvolle Beziehungen und nur alles Gewöhnliche, wie beispielsweise Steckerlinge, hat er nicht. Steckerlinge fehlen ihm. Aber Stechlin, Sie werden doch nicht in Empfindlichen spielen, Rittmeister in der Garde. Nein, Gräfin. Und außerdem, den wollte ich sehen, der das Ihnen gegenüber zu Wege brächte. Nun dann also, was ist es? Worin bestehen seine vornehmen Beziehungen? Er steht mit den höchsten und allerhöchsten Herrschaften, deren genealogischer Kalender noch über den Gothaischen hinauswächst, auf Du und Du. Und wenn es in Java oder auf Island rumort oder der Geysir mal in Doppelhöhe dampft und springt, dann springt auch in unserem Stechlin ein Wasserstrahl auf. Und einige, wenn es auch noch niemand gesehen hat, einige behaupten sogar, in ganz schweren Fällen erscheine zwischen den Strudeln ein roter Hahn und krähe hell und weckend in die Ruppiner Grafschaft hinein. Ich nenne das vornehme Beziehungen. Ich auch, sagte Melusine. Wrschowitz aber, dessen Augen immer größer geworden waren, murmelte vor sich hin, sehr wahr, sehr wahr. Es war zu Beginn der Woche, dass Woldemar seinen Besuch im Barbischen Hause gemacht hatte. Schon am Mittwoch früh empfing er ein Billett von Melusine. Lieber Freund, lassen Sie mich Ihnen noch nachträglich mein Bedauern aussprechen, dass ich vorgestern nur gerade noch die letzte Szene des letzten Aktes, Geschichte vom Stechlin, miterleben konnte. Mich verlangt es aber lebhaft, mehr davon zu wissen. In unserer sogenannten großen Welt gibt es so wenig, was sich zu sehen und zu hören verlohnt. Das meiste hat sich in die stillen Winkel der Erde zurückgezogen. Allen vorauf, wie mir scheint, in Ihre Stechliner Gegend. Ich wette, Sie haben uns noch über vieles zu berichten, und ich kann nur wiederholen, ich möchte davon hören. Unsere gute Baronin, der ich davon erzählt habe, denkt ebenso. Sie hat den Zug aller naiven und liebenswürdigen Frauen, neugierig zu sein. Ich, ohne die genannten Vorbedingungen zu erfüllen, bin ihr trotzdem an Neugier gleich. Und so haben wir denn eine Nachmittagspartie verabredet, bei der Sie der große Erzähler sein sollen. In der Regel, freilich, verläuft es anders wie gedacht und man hört nicht das, was man hören wollte. Das darf uns aber in unserem guten Vorhaben nicht hindern. Die Baronin hat mir etwas vorgeschwärmt von einer Gegend, die sie Oberspree nannte, die vielleicht auch wirklich so heißt, und wo es so schön sein soll, dass sich die Havelherrlichkeiten daneben verstecken müssen. Ich will es ihr glauben und jedenfalls werde ich es ihr nachträglich versichern, auch wenn ich es nicht gefunden haben sollte. Das Ziel unserer Fahrt, ein Punkt, den übrigens die Berchtesgadens noch nicht kennen, sie waren bisher immer erheblich weiter flussaufwärts, das Ziel unserer Reise hat einen ziemlich sonderbaren Namen und heißt das Eierhäuschen. Ich werde seitdem die Vorstellung von etwas Ovalem nicht los und werde wohl erst geheilt sein, wenn sich mir die so sonderbar benamste Spreeschönheit persönlich vorgestellt haben wird. Also, morgen, Donnerstag, Eierhäuschen. Ein Nein gibt es natürlich nicht. Abfahrt 4 Uhr, Janowitzbrücke. Papa begleitet uns. Es geht ihm seit heute um vieles besser, sodass er sich's zutraut. Vielleicht ist 4 etwas spät, aber wir haben dabei, wie mir Lizzi sagt, den Vorteil, auf der Rückfahrt die Lichter im Wasser sich spiegeln zu sehen. Und vielleicht ist auch irgendwo Feuerwerk und wir sehen dann die Raketen steigen. Armgard ist in Aufregung. Fast auch ich. Au revoir, eines Herrn Rittmeisters wohlaffektionierte Melusine. Nun war der andere Nachmittag da. Und kurz vor 4 Uhr fuhren erst die Berchtesgadens und gleich danach auch die Barbies bei der Janowitzbrücke vor. Woldemar wartete schon. Alle waren in jener heiteren Stimmung, in der man geneigt ist, alles schön und reizend zu finden. Und diese Stimmung kam denn auch gleich der Dampfschifffahrtsstation zustatten. Unter lachender Bewunderung der sich hier darbietenden Holzarchitektur stieg man ein Gewirr von Stiegen und Treppen hinab und schritt unten angekommen an den um diese Stunde noch leeren Tischen eines hier etablierten Lokals vorüber, unmittelbar auf das Schiff zu, dessen Glocke schon zum ersten Mal geläutet hatte. Das Wetter war prachtvoll. Flussaufwärts alles klar und sonnig, während über der Stadt ein dünner Nebel lag. Zu beiden Seiten des Hinterdecks nahm man auf Stühlen und Bänken Platz und sah von hier aus auf das verschleierte Stadtbild zurück. Da heißt es nun immer, sagte Melusine, Berlin sei so kirchenarm. Aber wir werden bald Köln und Mainz aus dem Felde geschlagen haben. Ich sehe die Nikolaikirche, die Petrikirche, die Waisenkirche, die Schlosskuppel und das Dach da mit einer Art von chinesischer Deckelmütze, das ist, glaube ich, der Rathausturm. Aber freilich, ich weiß nicht, ob ich den mitrechnen darf. Turm ist Turm, sagte die Baronin. Das fehlte so gerade noch, dass man dem armen alten Berlin auch seinen Rathausturm als Turm abstritte. Man eifersüchtelt schon genug. Und nun schlug es 4. Von der Parochialkirche her klang das Glockenspiel, die Schiffsglocke läutete dazwischen, und als diese wieder schwieg, wurde das Brett aufgeklappt und unter einem schrillen Pfiff setzte sich der Dampfer auf das mittlere Brückenjoch zu in Bewegung. Oben in Nähe der Janowitzbrücke hielten immer noch die beiden herrschaftlichen Wagen, die es für angemessen erachten mochten, ehe sie selber aufbrachen, zuvor den Aufbruch des Schiffes abzuwarten. Und erst als dieses unter der Brücke verschwunden war, fuhr der gräflich barbische Kutscher neben den freiherrlich Berchtesgadenschen, um mit diesem einen Gruß auszutauschen. Beide kannten sich seit lange schon von London her, wo sie bei denselben Herrschaften in Dienst gestanden hatten. In diesem Punkte waren sie sich gleich, sonst aber so verschieden wie nur möglich, auch schon in ihrer äußeren Erscheinung. Imme, der barbische Kutscher, ein ebenso martialisch wie gutmütig dreinschauender Mecklenburger, hätte mit seinem angegrauten Sapeurbart ohne weiteres vor eine Gardetruppe treten und den Zug als Tambourmajor eröffnen können, während der Berchtesgadensche, der seine Jugend als Trainer und halber Sportsmann zugebracht hatte, nicht bloß einen englischen Namen führte, sondern auch ein typischer Engländer war, hager, sehnig, kurzgeschoren und glattrasiert. Seine Glotzaugen hatten etwas Stupides, er war aber trotzdem klug genug und wusste, wenn's galt, seinem Vorteil nachzugehen. Das Deutsche machte ihm noch immer Schwierigkeiten, trotzdem er sich aufrichtige Mühe damit gab und sogar das bequeme Zuhilfenehmen englischer Wörter vermied. Am meisten dann, wenn er sich die Berlinerinnen seiner Bekanntschaft abquälen sah, ihm mit »Well, well, Mr. Robinson« oder mit einem geheimnisvollen »Indeed« zu Hilfe zu kommen. Nur mit dem einen war er einverstanden, dass man ihn »Mr. Robinson« nannte. Das ließ er sich gefallen. »Now, Mr. Robinson«, sagte Imme, als sie Bock an Bock nebeneinander hielten, »how are you? I hope quite well.« »Danke, Mr. Imme, danke. Was macht die Frau?« »Ja, Robinson, da müssen Sie, denke ich, selber nachsehen. Und zwar gleich heute, wo die Herrschaften fort sind und erst spät wiederkommen, noch dazu mit der Stadtbahn. Wenigstens von hier aus, Janowitzbrücke. Sagen wir also 9. Eher sind Sie nicht zurück. Und bis dahin haben wir einen guten Skat. Hartwig als Dritter wird schon kommen, Portiers können immer.« Die Frau zieht ebenso gut die Tür auf wie er und weiter ist ja nichts. Also, Glocker 5. Ein Nein gilt nicht. Where there is a will, there is a way. Ein bisschen ist doch noch hängen geblieben von Dear Old England. Danke, Mr. Rimmer, sagte Robinson. Danke. Ja, Skat ist das Beste von Old Germany. Komme gern. Skat ist noch besser als Bayerisch. Hören Sie, Robinson, ich weiß doch nicht, ob das stimmt. Ich denke mir, so beides zusammen, das ist das Wahre. That's it. Robinson war einverstanden, und da beide weiter nichts auf dem Herzen hatten, so brach man hier ab und schickte sich an, die Rückfahrt in einem mäßig raschen Trab anzutreten, wobei der Berchtesgadensche Kutscher den Weg über Molkenmarkt und Schlossplatz, der Barbische, den auf die neue Friedrichstraße nahm. Jenseits der Friedrichsbrücke hielt sich dieser dann dicht am Wasser hin und kam so am bequemsten bis an sein Kronprinzenufer. Der Dampfer, gleich nachdem er das Brückenjoch passiert hatte, setzte sich in ein rascheres Tempo, dabei die linke Flussseite haltend, so dass immer nur eine geringe Entfernung zwischen dem Schiff und den sich dicht am Ufer hinziehenden Stadtbahnbögen war. Jeder Bogen schuf den Rahmen für ein dahintergelegenes Bild, das natürlich die Form einer Lünette hatte. Mauerwerk jeglicher Art, Schuppen, Zäune zogen in buntem Wechsel vorüber. aber in Front aller dieser der Alltäglichkeit und der Arbeit dienenden Dinge zeigte sich immer wieder ein Stück Gartenland, darin ein paar verspätete Malven oder Sonnenblumen blühten. Erst als man die zweitfolgende Brücke passiert hatte, traten die Stadtbahnbögen so weit zurück, dass von einer Ufereinfassung nicht mehr die Rede sein konnte, und statt ihrer aber wurden jetzt Wiesen und pappelbesetzte Wege sichtbar. Und wo das Ufer kehrartig abfiel, lagen mit Sand beladene Kähne, große Zillen, aus deren Innerem eine baggerartige Vorrichtung die Kies- und Sandmassen in die dicht am Ufer hin etablierten Kalkgruben schüttete. Es waren dies die Berliner Mörtelwerke, die hier die Herrschaft behaupteten und das Uferbild bestimmten. Unsere Reisenden sprachen wenig, weil unter dem raschen Wechsel der Bilder eine Frage die andere zurückdrängte. Nur als der Dampfer an Treptow vorüber zwischen den kleinen Inseln hinfuhr, die hier mannigfach aus dem Fluss aufwachsen, wandte sich Melusine an Woldemar und sagte, »Litzi hat mir erzählt, hier zwischen Treptow und Stralau sei auch die Liebesinsel. Da stürben immer die Liebespaare, meist mit einem Zettel in der Hand, darauf alles stünde. Trifft das zu?« »Ja, Gräfin, soviel ich weiß, trifft es zu. Solche Liebesinseln gibt es übrigens vielfach in unserer Gegend und kann als Beweis gelten, wie weit verbreitet der Zustand ist, dem abgeholfen werden soll. Und wenn's auch durch Sterben wäre.« »Das nehme ich Ihnen übel, dass Sie darüber spotten. Und Armgard wird es noch mehr tun, weil sie gefühlvoller ist als ich. Zudem sollten Sie wissen, dass ich sowas recht. Ich weiß es. Aber Sie lesen auch durchaus falsch in meiner Seele. Sicher haben Sie mal gehört, dass der, der Furcht hat, zu singen anfängt. Und wer nicht singen kann, nun, der witzelt eben. Übrigens, so schön Liebesinsel klingt, der Zauber davon geht wieder verloren, wenn Sie sich den Namen des Ganzen vergegenwärtigen. Die sich so mächtig hier verbreitende Spreefläche heißt nämlich der Rummelsburger See. Freilich nicht hübsch, das kann ich zugeben, aber die Stelle selbst ist schön und Namen bedeuten nichts. Wer Melusine heißt, sollte wissen, was Namen bedeuten. Ich weiß es, leider. Denn es gibt Leute, die sich vor Melusine fürchten, was immer eine Dummheit, aber doch vielmehr noch eine Huldigung ist. Unter diesem Gespräche waren sie bis über die Breitung der Spree hinausgekommen und fuhren wieder in das schmaler werdende Flussbett ein. An beiden Ufern hörten die Häuserreihen auf, sich in dünnen Zeilen hinzuziehen, Baumgruppen traten in nächster Nähe dafür ein und weiter landeinwärts wurden aufgeschüttete Bahndämme sichtbar, über die hinweg die Telegrafenstangen ragten und ihre Drähte von Pfahl zu Pfahl spannten. Hier und da, bis ziemlich weit in den Fluss hinein, stand ein Schilfgürtel, aus dessen Dickicht vereinzelte Krickenten aufflogen. »Es ist doch weiter, als ich dachte«, sagte Melusine. »Wir sind ja schon wie in halber Einsamkeit. Und dabei wird es frisch. Ein Glück, dass wir Decken mitgenommen. Denn wir bleiben doch wohl im Freien, oder gibt es auch Zimmer da? Freilich kann ich mir kaum denken, dass wir zu sechst in einem Eierhäuschen Platz haben.« »Ach, Frau Gräfin, ich sehe, Sie rechnen auf etwas extrem Idyllisches und erwarten, wenn wir angelangt sein werden, einen Mischling von Kiosk und Hütte. Da harrt Ihrer aber eine grausame Enttäuschung. Das Eierhäuschen ist ein sogenanntes Lokal. Und wenn uns die Lust anwandelt, so können wir da tanzen oder eine Volksversammlung abhalten. Raum genug ist da. Sehen Sie, das Schiff wendet sich schon und der rote Bau da, zwischen den Pappelweiden mit Turm und Erker sichtbar, das ist das Eierhäuschen. Oh weh. »Ein Palazzo«, sagte die Baronin und war auf dem Punkt, ihrer Missstimmung einen Ausdruck zu geben. Aber ehe sie dazu kam, schob sich das Schiff schon an den vorgebauten Anlegesteg, über den hinweg man, einen Uferweg einschlagend, auf das Eierhäuschen zuschritt. Dieser Uferweg setzte sich, als man das Gartenlokal endlich erreicht hatte, jenseits desselben noch eine gute Strecke fort, und weil die wundervolle Frische dazu einlud, beschloss man, ehe man sich im Eierhäuschen selber niederließ, zuvor noch einen gemeinschaftlichen Spaziergang am Ufer hinzumachen. Immer weiter flussaufwärts. Der Enge des Weges halber ging man zu zweien. Vorauf Woldemar mit Melusine, dann die Baronin mit Armgard. Erheblich zurück erst folgten die beiden älteren Herren, die schon auf dem Dampfschiff ein politisches Gespräch angeschnitten hatten. Beide waren liberal, aber der Umstand, dass der Baron ein Bayer und unter katholischen Anschauungen aufgewachsen war, ließ doch beständig Unterschiede hervortreten. Ich kann Ihnen nicht zustimmen, lieber Graf. Alle Trümpfe heute, und zwar mehr denn je, sind in des Papstes Hand. Rom ist ewig und Italien nicht so fest aufgebaut, als es die Welt glauben machen möchte. Der Quirinal zieht wieder aus und der Vatikan zieht wieder ein. Und was dann? Nichts, lieber Baron. Auch dann nicht, wenn es wirklich dazu kommen sollte, was, glaube ich, ausgeschlossen ist. Sie sagen das so ruhig. Und ruhig ist man nur, wenn man sicher ist. Sind Sie's? Und wenn Sie's sind, dürfen Sie's sein. Ich wiederhole, die letzten Entscheidungen liegen immer bei dieser Papst- und Rom-Frage. Lagen einmal. Aber damit ist es gründlich vorbei, auch in Italien selbst. Die letzten Entscheidungen, von denen Sie sprechen, liegen heutzutage ganz woanders. Und es sind bloß ein paar Ihrer Zeitungen, die nicht müde werden, der Welt das Gegenteil zu versichern. Alles bloße Nachklänge. Das moderne Leben räumt erbarmungslos mit all dem Überkommenen auf. Ob es glückt, ein Nilreich aufzurichten, ob Japan ein England im stillen Ozean wird, ob China mit seinen 400 Millionen aus dem Schlaf aufwacht und seine Hand erhebend uns und der Welt zuruft, hier bin ich, allem vorauf aber, ob sich der vierte Stand etabliert und stabiliert, denn darauf läuft doch in ihrem vernünftigen Kern die ganze Sache hinaus, das alles fällt ganz anders ins Gewicht als die Frage Quirinal oder Vatikan. Es hat sich überlebt. Und anstaunenswert ist nur das eine, dass es überhaupt noch so weitergeht. Das ist der Wunder Größtes. Und das sagen Sie, der Sie zeitweilig den Dingen so nahe gestanden? Weil ich Ihnen so nahe gestanden bin.